Koch scheinen Benkos Finanzierungspläne zu windig. Es fehlen ihm belastbare Zusagen von Banken. Stattdessen gibt er den Kaufhof 2015 an den nordamerikanischen Handelsriesen Hudson's Bay Company, HBC, ab. Doch Hudson's Bay fällt nicht gerade als sauberer Investor auf. Kaufhofimmobilien gingen in HBC-Gesellschaften über und wurden teurer zurückvermietet. Wegen Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung verweigerten die Wirtschaftsprüfer von Deloitte die uneingeschränkte Bestätigung des Prüfberichts. Benko sah HBC von Anfang an als Fake-Unternehmen, dessen Kollaps nur eine Frage der Zeit sei, wie er den Autoren dieses Buches einmal sagte. Das war allerdings vor der Pleite der Signa und der Wiederkehr des Hudson's Bay Großaktionärs Richard Baker als Investor bei Galeria Karstadt Kaufhof im damals noch fernen Jahr 2024. 2017 lässt der Österreicher nicht locker. Im November schreibt Benko an Baker, Chairman und Großaktionär von HBC. Freundlich formuliert er sein Angebot, ihm Galeria Kaufhof für 3 Milliarden Euro abzunehmen. Doch Baker führt Benko öffentlich vor. Er lehnte die Offerte als unerwünscht und unvollständig ab. Bakers Ablehnung hält nicht lange. Im Juni 2018 greift er zum Telefon, nachdem der Aktienkurs von HBC abgerutscht war und seine Investoren so unzufrieden, dass die Kanadier nach einer Lösung für Galeria Kaufhof suchen müssen. Binnen eines Tages will Baker den Österreicher sprechen. Man einigte sich auf Wien. Schon im September übernimmt Benkos Signa-Gruppe 50,01% des operativen Geschäfts und 50% der Kaufhof-Immobilien. Für die Führung des Handelsgeschäfts wird der Karstadt-Manager Stefan Vanderl ausgesucht, ein Bekannter von Berninghaus aus Rewe-Zeiten. Im Jahr drauf gehen auch die restlichen Anteile an Signa über. Mit Vertragsunterzeichnung steht der Sanierungsplan, den Berninghaus stolz einigen Handelsgrößen an der Schweizer Goldküste, dem abendsonnigen Ufer am Zürichsee, präsentiert. Etwa ein Dutzend handverlesene Spitzenkräfte des Handels sind zusammengekommen, um über die Zukunft der Branche zu sprechen. Der damalige Chef von Amazon in Deutschland, Ralf Kleber, sitzt am Tisch, ebenso der Ex-Chef von Seaconomy, Jörn Werner. Eingeladen haben die Universität St. Gallen und der größte Einzelhändler des Landes, die Migros. Es geht um agile Unternehmensführung. Es sei ein höchst inspirierender Abend gewesen, schwärmt ein Teilnehmer. Und Berninghaus ist der Star. Allein im Retail-Bereich zählt die Signa im Oktober rund 45.000 Beschäftigte, besitzt rund 350 Standorte und über 100 Webshops. Tendenz weiter wachsend. Den Umsatz seines Handelsgeschäfts beziffert Signa auf etwa 7,2 Milliarden Euro. Zwei Charts hat Berninghaus mitgebracht, mehr braucht er nicht, um seine Vision des wichtigsten Unternehmens an die Wand zu werfen. Die Pläne für Galeria Karstadt Kaufhof. Das Duo Benko-Berninghaus denkt groß. Unterm Dach der schwächelnden Traditionshäuser sehen sie Banken und Reisebüros, Coworking-Flächen sowie Küchen für diverse Restaurants und Essensdienste. Logistikzentren sollen auf den Flächen entstehen, die 80% der urbanen Bevölkerung in Deutschland bedienen könnten. Man traut sich nicht weniger zu als das Comeback der Innenstädte. Auf die Idee, dass das Warenhaus insgesamt kaum zu retten sein könnte, kommen sie nicht. Für fast alles, was auf dem Markt ist, scheint sich Signa zu interessieren. Nicht nacheinander laufen die Deals, sondern zeitgleich. Es geht Schlag auf Schlag, ein Tempo, das zwangsläufig Qualität bei der Umsetzung vermissen ließ. Entweder wird nicht hart genug saniert, wie bei Galeria, oder man gönnt sich wasserkopfartige Strukturen, wie später im Online-Sportgeschäft. 2018 nimmt Benko der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe die Möbelhauskette Kika Leiner ab und damit dem jungen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz ein riesiges Problem. Es freut uns als Bundesregierung sehr, dass die drohende Insolvenz der Kika Leiner-Gruppe im letzten Moment abgewendet werden konnte und eine österreichische Lösung zur Weiterführung des Betriebs gefunden wurde, schwärmt Kurz in der Pressemitteilung. 2019 erwirbt Signa den Einzelhändler Sportcheck von der Otto Group. Die Idee sei gewesen, Karstadt Sports und Sportcheck zusammenzuführen als Gegenspieler zu Decathlon und Intersport. Man habe das Benko zugetraut, sagt ein Beteiligter von damals. Als Mitgift gibt Otto der Siegner noch ein Käuferdarlehen, einen zweistelligen Millionenbetrag, für den die Siegner Holding und die Siegner Retail bürgen. Fast parallel kaufen Benko und Berninghaus 106 von 126 Thomas Cook Reisebüros, um sie ein Jahr später alle zu schließen. Ein Sanierungsfall nach dem nächsten wandert in den Retail-Bereich. Die würden nur Schrott zusammenkaufen, wundert sich ein Galeria-Manager schon damals. Doch die Zukäufe bringen, so merkwürdig es klingen mag, der Siegner auch neue Liquidität. Etwa in Form von Käuferdarlehen wie bei Sportcheck und durch die Mieten der operativen Einheiten. Vor allem aber durch die Aufwertung der Immobilien in den Büchern, die regelmäßig der Übernahme folgt. Bestens dokumentiert ist die erstaunliche Wertexplosion etwa beim Kieker-Leiner-Haus in der Mariahilfer Straße in Wien, einer der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt. Ende 2017 wechselt der Flagship-Store für 60 Millionen Euro in Benkos Besitz. Wenige Monate später lässt er dort ein Pfandrecht über 95 Millionen eintragen. Lange bevor die Arbeiten für das geplante Luxuskaufhaus La Mar beginnen, taucht das Gebäude mit einem Wert von 260 Millionen Euro in den Prospekten für Investoren auf. Ohne die Handelssparte wäre es nicht möglich gewesen, das Siegner Kartenhaus so groß aufzubauen, sagt Gerrit Heinemann, Professor der Hochschule Niederrhein, im Januar 2024 der Zeitung Der Standard. Eine Sichtweise, die Benko selbst und sein Vertrauter, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, am Ende nicht mehr teilen. Ich glaube, dass der Einstieg in den Handel ein Fehler war, hatte Gusenbauer dem Sender Ö1 zuvor gesagt. Es ist die Zeit, Sündenböcke zu finden für den Einsturz des Kartenhauses. Schuld seien immer die anderen gewesen, so tickt Benko, sagt ein Manager. Und dennoch, alle Aufwertungen zum Trotz, hat Benko auch ein Stück weit recht. Zwar verdankt er dem Retail Milliardenaufwertungen, zuletzt aber auch ein riesiges Leck, das nicht mehr zu stopfen war und aus dem Millionen und Abermillionen heraussprudeln. Besonders groß ist das Leck bei der SSU. Die Abkürzung könnte für Siegners Super Untergang stehen, tatsächlich steht sie für Siegner Sports United, eine Ansammlung von Online-Shops von Fahrrad.de über Tennispoint bis hin zum Teamsportspezialisten Outfitter, die ab 2016 nach und nach erworben werden. Ursprünglich entsteht die SSU aus dem Gedanken, eine Online-Plattform für Karstadt Sport und Sportcheck zu schaffen, doch am Ende verwirft man den Gedanken.